Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Viel Spaß, hier ist die Elite. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Elite. Und wir werden uns heute unserem Namen mal gerecht, weil wir sprechen tatsächlich zur Elite. Also zu den Menschen, den High-Performern, den High-Achievern, den Menschen, die, ja, deren Leben so einfach ist, sie machen sich's noch komplexer, um einfach noch erfolgreicher zu sein. Zu wirken. Wir finden es raus mit mir am Mikrofon, der High Achiever Experte Zeilenende. Willkommen. Yo. Und mit mir am Mikrofon der ebenfalls total High Achievende Aushilfs-City. Na, ich bin hier ja nur Staffage-Inventar. Ich bin ja hier nur der Moderator. Du bist der Experte. Ach du Scheiße. Ja. Was ist denn so dein erster ultimativer Tipp? Wie kriege ich mein Leben so richtig in Schwung? Also wie schaffe ich es, dass am Abend ich einfach nicht nur fertig bin, sondern auch noch alle sagen, wow, der Hammer. Alles per Schienenersatzverkehr erledigen. Okay. Toll. Rekurs auf die letzte Folge. Ja, natürlich. Also, bitteschön, was hast du erwartet? Also, keep it complicated ist ja mein Motto. Und was ist komplizierter als Schienenersatzverkehr mit unvorhersehbaren Optionen? Ich hätte ja normalerweise gesagt, verbahnen. Du weißt nie, wo du ankommst, in welcher Wagenreihung und wann du ankommst. Aber Bahnfahren ja aktuell gerade keine Option, weil Schienenersatzverkehr. Deshalb fahre Schienenersatzverkehr. Ist die gleiche Experience, nur dass man zusätzlich im Stau stehen kann. Okay. Also mein erster ultimativer Tipp, wenn es wirklich darum geht. Ich dachte, du bist der Moderator und ich der Experte. Ach, willst nur du Tipps geben? Gut. Nein, will ich nicht, aber ich wollte hier nur kurz, weil im Unterschied zu diesen ganzen Talkshow-Flachpfeifen bin ich darauf vorbereitet, im Zweifelsfall Falschaussagen zu adressieren und Menschen mit ihren Lügen zu konfrontieren und dann ihre Fratze, ihre hässliche zu zeigen. Ja, ich hätte jetzt meine Idee vorgestellt und du als Experte hättest jetzt quasi dann quasi das bewerten können, ob so, das funktioniert oder nicht. So können wir das framen. Das ist zwar unnötig kompliziert, aber das ist ja genau das Motto der Folge. Merkst du selber. Also, was ja lange Zeit so ein bisschen so ein Thema war ja, Multitasking war ja sowas, was Leute als Skill hatten. Ja. Und die Power Manager kamen ja dann mit Focus, konzentriere, priorisiere, delegiere. Drücke Steuerung Alt entfernen, ja. Genau, und der eigentliche Power Skill ist nicht fokussieren, priorisieren, delegieren und auch nicht Multitasking, sondern High Achiever Multitasking. Also mache nicht eins nach dem anderen oder ein paar Sachen nebeneinander, mach alle Sachen nebeneinander. Also wirklich alles. Koche, bügle, lese und schau noch einen Film und beantworte noch deine E-Mails nebenbei. Das ist so Homeoffice Multitasking Deluxe beispielsweise. Das ist ein guter Ansatz, also ein guter erster Schritt in die Richtung eines High Achievers. Ja, also definitiv. Ja, es lässt sich sogar noch verbessern. Und zwar nach dem Minimax-Prinzip. Also es ist eigentlich nur eine minimale Änderung, die aber maximal nämlich an mehreren Fronten dafür sorgt, dass man es noch komplizierter macht. Mach nicht nur alle deine Tasks gleichzeitig, sondern reiß auch die Tasks von anderen Leuten an dich und mach die gleich noch mit. Genau. Also am besten noch irgendwie dann deiner, genau, wenn du eine bessere Hälfte beispielsweise in der Beziehung hast, kümmer du dich vielleicht auch um den Lester-Chat mit der besten Freundin. noch nebenbei und bespaßt dann noch die Mutter und führt den Hund aus, wenn das ihre Aufgabe ist und all sowas. Ja, das ist, weil das sorgt dann wegen Übergriffigkeit für besondere Experience und weil man sich noch mehr verzetteln kann. Ja, das ist richtig super. Genau. Natürlich darf man nicht vergessen, damit einem nicht passiert, dass man am nächsten Tag alles schon fertig hat, muss man natürlich eine To-Do-Liste schreiben. Das ist wichtig. Ja. Also für den nächsten Tag, also am Ende des Tages quasi noch sich hinsetzen und noch eine To-Do-Liste schreiben, was man am nächsten Tag so erreichen möchte und was man am nächsten Tag machen möchte. Mhm. Und dann einfach nur eine richtig, richtig große To-Do-Liste schreiben, wäre, glaube ich, eine Idee. Ja. Keine Ahnung, so 150, 200 Punkte. Ja, also richtig, richtig professionelle Menschen, die das wirklich gut vorantreiben, die schreiben ihre To-Do-Listen auf Tapetenrollen. Das sorgt auch noch für den besonderen Nervenkitzel, wenn man auf Raufaser schreiben muss. Ja, aber du kannst ja hinten drauf schreiben. Und dann quasi so ausrollen wie ein Pamphlet. Genau. Ja, es ist so, das sind so die kleinen Dinge, aber tatsächlich überhaupt auf Raufaser schreiben ist schon, dass man es lesen kann. Es ist schon schön, ja, doch. Also klar, und dann man kann das Ganze auch noch steigern, indem man einfach To-Do-Listen schreibt, wo man drauf notiert, welche To-Do-Listen man in welcher Reihenfolge abarbeitet. Das geht natürlich auch für Leute, die sich langsam daran gewöhnen wollen. Genau, also so eine zweite To-Do-Liste, die also so eine Meta-To-Do-Liste, die quasi alle anderen To-Do-Listen erstmal über, ja. Ja, genau, man macht so eine To-Do-Liste Haushalt, eine To-Do-Liste Job, eine To-Do-Liste Beziehung. To-Do-Liste Beziehung sowieso die beste Idee, um alle Dinge unnötig kompliziert zu machen. Und dann schreibst du halt auf die Meta-To-Do-Liste einfach nur noch erst die To-Do-Liste, dann die To-Do-Liste, dann die To-Do-Liste. Und aber ganz wichtig dabei, mindestens 3 Sachen draufschreiben auf die To-Do-Liste, die eigentlich völlig unerreichbar sind. Also nicht nach der Smart-Methode handeln, sondern tatsächlich 3 Dinge draufschreiben, die unerreichbar sind, die man einfach jeden Tag dann wieder auf die nächste, also dann, am Ende hast du quasi eine Liste, also jeden Tag 3 neue natürlich, und am Ende hast du eine Liste mit lauter unerfüllbaren Dingen, aber als High-Achiever musst du denen natürlich hinterhergehen. Also, ja, also man kann Weltfrieden, ja. Klima retten, Soziales Gewissen in die SPD implantieren. Ja, ja, siehst du mal, und das misslingt ja sogar Christian Lindner. Selbst Christian Lindner kriegt das nicht hin. Ja, also und Christian Lindner ist der Overperform-Achiever der Welt. Ja, ja, klar, du siehst ja abends noch am Schreibtisch noch mal was schreiben mit Stift und Papier. Das ist nicht schön ohne. Schön in Schwarz-Weiß. Weil alle Akkus schon durch sind, also alle Akkus leer sind. Dann nimmt man dann nochmal Stift und Zettel zur Hand und schreibt dann noch Listen. Das ist halt auch noch so das. Das muss man dann immer noch dazu sagen. Mindestens so eine Fallback-Lösung haben. Also mindestens noch ein Fax. Ist ja auch nicht verkehrt. Ja. Oder eine Klorolle irgendwo. So für Notfälle. Okay, dann, was hätten wir denn noch? Was könnten wir denn noch machen? Wie kann man es denn noch spannender machen? Also, wenn man eine Idee hat, was man machen könnte, grundsätzlich erstmal alle Leute nach ihrer Meinung fragen. Das ist eine Idee. Ja, das ist super. Und dann allerdings auch grundsätzlich alles erstmal anzweifeln, weil, think yourself und dann think yourself nochmal, weil du kannst ja selbst dir selbst nicht trauen. Also zweifle erstmal alles an und dann zweifle aber auch erstmal dich an. Vielleicht, ich meine, gut, wenn du es ganz brutal haben möchtest, kannst du natürlich in Solipsismus verfallen und dich fragen, ob die anderen überhaupt da sind, weil eben möglicherweise sind die auch alle doof. Ja gut, also der Unterschied zwischen da und doof ist ja jetzt auch gering. Naja, nee, simuliert. Also einfach nur simuliert. Also einfach so künstliche Unintelligenzen. So Solipsismus. Du allein existierst und der Rest existiert gar nicht. Ist eine Simulation für dich. Mhm. Auch das natürlich immer anzweifeln. Das ist wichtig. Bei allen Dingen. Und dir natürlich klar machen, die Menschen, die um dich rum sind und sich doof verhalten, die tun das mit Absicht. Menschen handeln aus Absicht doof. Ja. Und nicht drüber nachdenken, dass du sie dir nur einbildest, weil dann könnte das ganze Kartenhaus in sich zusammenfallen. Also Nein, du sollst dich mit dieser Entscheidung nie zufrieden geben, immer anzweifeln. Also selbst wenn du zu der Erkenntnis kommst, das ist alles eine Simulation, Solipsismus, das ist die logische Konsequenz, auf die du irgendwann kommst, wenn du dich lange genug damit beschäftigst. Mhm. Solipsismus ist das, was tatsächlich am logischsten ist. Ja, geht gar nicht anders. Du kannst nur darauf rauskommen. Genau, aber immer anzweifeln und immer darüber nachdenken, ob das nicht doch anders sein könnte und jeden Tag morgens erstmal die Frage stellen, bin ich wirklich hier? Wer bin ich? Wenn ja, wie viele? Und warum stehen in meinem Bücherregal 17 Ausgaben von Richard David Brechts? Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Das ist tatsächlich eine berechtigte Frage. Und dann in den Spiegel gucken und sich fragen, ob man wirklich so scheiße aussieht. Ob das mit diesen halblangen Haaren sein muss. Ja. Und dann natürlich auch einfach die Realität herausfordern. Nicht, also ich meine, möglicherweise sind wir einfach nur in einem metaphysischen Labyrinth gefangen. Weiß man's? Einfach mal anders handeln, einfach so dieses Krisenexperiment machen und einfach mal sich aus dem Fenster abseilen, statt die Tür rauszugehen. Oh ja. Einfach mal wirklich die Realität herausfordern, weil das ist so das. Ja. Ja. Ich mein, wir können jetzt jungen Leuten natürlich sagen. Das ist das Wichtigste, was du als junger Mensch machen möchtest, wenn du jetzt zum Beispiel noch kein Business Achiever werden möchtest oder sonst irgendwas, dann hast du mit TikTok natürlich eine Möglichkeit. Es gibt Leute, die keine Business Achiever werden wollen. Ja, junge Leute, die haben da noch so manchmal so ein soziales Gewissen und wollen nur Ruhm und Prestige. Aber Das, was Kevin hatte, bevor wir ihn zum Generalsekretär gemacht haben. Genau. Jede TikTok-Challenge einfach mitmachen. Also dir quasi einen Alert stellen und gucken, wann immer das Wort Challenge auftaucht in TikTok, in irgendeinem Hashtag dort, sofort nachschauen, was es ist und sofort machen. Ja. Sei es sich aus dem Fenster abseilen zum Beispiel, was jetzt gerade trendet, seit wir gerade drüber gesprochen haben. Jetzt in diesem Augenblick trendet auf TikTok quasi Fensterstatüren-Challenge und ja. Also ich dachte, die essen immer noch Pots, die Kinder. Nein, nicht mehr. Bist du sicher? Ja, jetzt gerade in diesem Augenblick, jetzt ist schon vorbei. Okay. Schade, jetzt ist schon wieder eine neue Challenge. Also du siehst, diese Challenges gehen ratzifatz. Das heißt auf Deutsch, als richtiger High Achiever musst du, als High Achiever Influencer musst du quasi hinten dran sein und jede Challenge einfach direkt mitmachen. Ja, und am besten auf 24/7 oder 25/8 sogar auf TikTok sein, weil sonst verpasst man ja irgendeine Challenge. Ja, apropos 25/8, ich muss mal dazu sagen, ich habe letztens irgendwo eine lustige Kalenderrevolution gelesen, dass man irgendwie alle Monate dass man 13 Monate macht und jeden Monat 3,28 und das wäre dann voll logisch und sowas. Die haben einen Tag vergessen, weil 13 mal 28, ne? Also ist schon klar. Da siehst du mal, da haben sich Leute quasi so was total Logisches überlegt. Es kann halt einfach nicht logisch sein. Wenn dann ein Tag fehlt, dann hast du an einem Tag nicht performt und ein Tag nicht performt ist halt einfach nichts. Ja. Aber auf der anderen Seite hätte es natürlich grundsätzlich Vorteile, das so zu machen, weil dann hätte man einen Monat mehr, den könnte man dann irgendwie benennen. Ja. Und dann könnte man dann einen Wettbewerb ausschreiben und dann könnte man sich wieder beweisen. Ja, aber dann müsstest du ja jeden Tag, im Grunde könnte man es anders gestalten. Du müsstest jetzt quasi 365 Tage im Jahr einfach ausschreiben als jeden Tag einen Namen geben. Sodass du quasi gar nicht mehr irgendwie Montag 28 oder sonst irgendwas, sondern dass du wirklich nur noch den Namen des Tages hast. Das ist gut. Das könnte man erweitern. Man könnte komplett tatsächlich ab heute auf Zählungen verzichten in anderer Form als die Tage haben Namen. Wir beginnen dann heute halt mit dem Elite-Tag und dann ist morgen der Zeilenende-Tag und dann der Aushilfs-Elite-Tag und alle Daten werden nur so gegeben und da muss man halt immer nachgucken in dicken Büchern, die man dann verkaufen kann, worauf sich dieses historische Ereignis damals am Aushilfs-Elite-Tag bezogen hat. Ja, aber diese dicken Bücher sind nur für Loser, weil die richtigen High-Achiever wissen, welcher Tag wann ist und welcher Tag wann war. Ja, nee, die gucken das auch nur in der Datenbank nach. Man kann ja auch eine Datenbank vertickern. Ja, aber die echten High-Achiever, die wissen das auswendig. Okay. Die haben ja, ja, die waren ja vor allem dabei, das muss man dazu sagen. Also ein echter Highlight Schiefer war dabei. So wie damals bei Clubhouse. Genau. Also muss man überlegen, die 20 Minuten, in denen Clubhouse da war, wer da dabei war, der ist heute absolut Fame. Der kann sogar eine Partei führen. Sascha Lobo könnte eine Partei führen? Grundsätzlich auch. Ach du Scheiße. Ja, Sascha, das ist ja der Punkt. Ich meine, Chrissy war ja auch dabei damals. Ja gut, aber also da ist erwiesen, dass der keine Partei führen kann. Irgendwie wackelt... Nee. Nee, doch. Also führen tut er sehr. Wohin ist nicht die Frage. Es geht ja beim High-Achieven nicht... Beim High-Achieven geht es ja nicht unbedingt darum, dass du richtig Erfolg in allen Belangen hast, sondern beim High-Achieven kann es ja auch darum gehen, dass du das BIP hochtreiben möchtest. Und beispielsweise, wenn du... Also die RAF hat zum Beispiel gut fürs BIP gesorgt, weil die haben quasi Häuser kaputt gemacht und Banken überfallen und daraufhin mussten die Banken wieder neues Geld drucken und dieses Drucken hat Geld hat Kosten verursacht und das ist aber auch Geld, das quasi ins BIP geht. Ja. Wenn du mit einem Baseballschläger alles kaputt schlägst und sich die Leute neue Autos kaufen, dann ist es quasi BIP. Da ist ja quasi dann was entstanden. Ist klug, ja. Und außerdem kann man irgendwie, wenn man geschickt untertaucht, kann man dafür sorgen, dass irgendwie offenbar 30 Jahre lang mehrere Sokos quasi beschäftigt sind. Ja, ich sag mal so, die beiden, die jetzt noch aktuell in diesem Augenblick noch auf der Flucht sind, sobald die gefasst sind, kümmern sich die Politik endlich, also die haben noch keine Kapazitäten, Nazis zu jagen. Die müssen jetzt quasi noch die letzten RAF fangen und dann können die, dann kümmern die sich um den NSU, dann fangen die irgendwann auch den NSU. Das glaube ich nicht. Nee. Also die werden gar nicht gefangen, weil dann wären die ja arbeitslos und könnten niemanden mehr fangen. Und das wäre ja im Sinne von High Achieving gar nicht so gut, wenn die plötzlich nichts mehr zu tun hätten und ihr Ziel plötzlich erreicht hätten. Dann wären sie ja achieved und nicht mehr achieving. Das wäre ja schlecht. Also die dürfen nicht gefunden werden. Ja, doch. Wie gesagt, also für alle, die sich jetzt die letzten Jahre gefragt haben, warum tut die Politik oder warum jagt die Polizei noch keine Nazis, die sind noch nicht mit der RAF fertig. Das ist das Problem. Deswegen hat auch die Polizei damals quasi den NSU nicht gefunden, weil die noch die RAF gesucht haben. Weil die haben ja damals auch priorisiert, fokussiert und dann delegiert quasi. Also die haben quasi rausgesucht, was ist jetzt gerade Fokus. Und die RAF war halt noch im Fokus. Die RAF war halt noch da, dritte Generation. Wissen wir ja alle, dritte Generation ist total gefährlich. Ja. Dementsprechend, ja. Vater. Apropos drei und das Wort Generation. Generation ist ja auch so ein wichtiges Wort. Hast du mal noch zwei Synonyme für Generation? Erbfolge. Okay, und? Gibt es da noch andere Synonyme für? Siehst du, deswegen ist Generation eigentlich ein schlechtes Wort für uns. Also wichtig für einen richtigen High Achiever ist Wortakrobatik. Mindestens drei Synonyme, drei Fremdwörter vielleicht noch verwenden pro Satz. Also wir geben uns ja selbst schon Mühe, hier ein bisschen runterzubrechen, damit die Leute, die es überhaupt verstehen wollen und High Achiever werden wollen, verstehen können. Deswegen sagen wir so Sachen wie Solipsismus, erklären es aber gar nicht, weil jeder, der irgendwann High Achiever wird, weiß ja, was es zum Beispiel ist. Ja, und aber gleichzeitig performen wir trotzdem low, damit die Brudis trotzdem mitkommen. Ja. I see. Ja, okay. Was hast du denn noch was man den Leuten noch mitgeben kann? Aber was einem so richtig das Leben kompliziert macht? Ja, also ich meine, aus der RAF-Nummer kann man ja noch eine andere wichtige Lektion ziehen. Also einfach tatsächlich Tasks eine nach dem anderen so, also zwar schon multitasken, aber trotzdem in genau der Reihenfolge, wie sie reinkommen, sich nicht mit so Kleckerkram aufhalten, dass man ständig neu priorisiert und guckt, was gerade wichtig ist, sondern weil man ja sowieso alles gleichzeitig erledigen kann, einfach darauf vertrauen, dass dann schon die wichtigen Dinge rechtzeitig erledigt werden, weil man ja alles fertig kriegt. Okay. Schon wichtig, ne? Also das ist, weil, ne? Also solange die RAF nicht gefangen ist, wie gesagt, dann sind ja einfach keine Kapazitäten frei. Es ist, weil das ist ja die erste Aufgabe, die reingekommen ist. Das muss schon erledigt werden. Ja, FIFO. First in, first out. Genau. Und shit in, shit gut. Out, aber das ist ein anderes Thema. ja, was man auf jeden Fall auch noch mitgeben kann, was definitiv wichtig ist, ist, zieh dich richtig an. Also klar, also so, in den letzten Jahren hat man so total tolle Tipps gelesen, wie, keine Ahnung, kauf dir 10 weiße T-Shirts, 10 schwarze T-Shirts und 10 graue, kauf dir dazu noch 2 Jeanshosen und, keine Ahnung, einen schwarzen, grauen, weißen Pulli. Und du bist eigentlich immer perfekt angezogen, du hast immer was zu Hause, du hast nicht großartig, ja, keine Ahnung. Weißt du, hast nicht, du brauchst nicht so einen extrem großen Schrank und dann kaufst du vielleicht noch 1 oder 2 Hemden, falls es mal wirklich ernst werden sollte, und vielleicht noch ein Jackett, und dann bist du aber eigentlich auch schon fertig ausgestattet. Also das war ja so ein bisschen so diese optimiere deinen Kleiderschrank. Ja, ich meine, man muss dazu sagen, Marie Kondo hat irgendwann Kinder gekriegt und hat was danach gesagt? Weiß ich nicht. Durch die Kinder hat sie jetzt gar nicht mehr so viel Zeit aufzuräumen. Ah, herrlich. Also du kannst quasi jedem Menschen, dem du ein Marie Kondo-Buch geschenkt hast, der dann irgendwann Kinder gekriegt hat, sagen, sorry, tut mir leid, ich hab's nicht böse gemeint. Ja, boah, Kleiderschrankoptimierung geht ja tatsächlich sogar noch besser. Also tatsächlich sich 10 T-Shirts in Schwarz, Weiß und Grau zu kaufen, ist schon ein guter Schritt in Richtung Komplexisierung. Man kann sich auch einfach nur gelbe Polunder kaufen. Das würde reichen, aber 10 T-Shirts und nochmal 10 T-Shirts, das ist ein guter Schritt eigentlich. Man sollte eigentlich von jeder Farbe 10 Stück im Kleiderschrank haben, um vorbereitet zu sein für jeden Fall. Ich würde eher dazu raten, sogar tatsächlich einfach kryptisch zu kombinieren. Nee, also ja. Einfach hinzugehen und zu sagen, keine Ahnung, grünes T-Shirt, braune Hose und dann aber eine Badehose drüber. Ja. Und, keine Ahnung, ein Motorradhelm. Ja. Und dann in den Schienensatzverkehr. Ja, geht auch, aber, also, wie gesagt, Das ist wichtig, aber tatsächlich auch jede Farbe vorrätig zu haben, um für jeden Fall gewappnet zu sein, ist auch wichtig, weil stell dir vor, die Niederlande marschieren in Deutschland ein und besetzen sie und du hast kein orangefarbenes T-Shirt im Schrank, dann stehst du dumm da. Stimmt. Ja, aber worauf ich raus wollte, ist, trage, worauf du Laune hast, und wenn es ein Badeanzug zu, keine Ahnung, zu Sportsneakers sind, liebe Damen, dann macht das. Also es ist nicht euer Problem, wenn die Welt da draußen versucht, logisch zu denken. Ihr seid High Achieverinnen, ihr geht euren Weg, und wenn der halt ist, keine Ahnung, Bikini und Sneaks im Winter, dann zieht das durch. Ist euer Ding. Ihr macht euer Leben unheimlich kompliziert, weil ihr möglicherweise euch dabei eine Erkältung einfangt. Aber hey, auch so eine Erkältung ist nur eine dornige Chance. Also sind wir jetzt bei den dornigen Chancen angelangt. Naja, man muss sich selbst auch die dornigen Chancen einfach mal selber schaffen, also im Zweifel. Ja, weil also wer keine Dornen, also es ist auch für all diejenigen, die irgendwie mit dem silbernen Löffel im Mund geboren worden sind, sucht euch dornige Chancen, weil dann ist euer Aufstieg umso berauschender. Ihr könnt einfach die viel bessere Geschichte erzählen und die dann am Ende auch vermarkten. Genau. Also tatsächlich, keine Ahnung, wenn ihr reich geboren seid, hackt euch einfach die rechte Hand ab oder so. Na, so weit muss man jetzt auch nicht gehen, weil das ist dann tatsächlich so eine dornige Chance, die nicht so schnell wieder nachwächst. Aber was ich zum Beispiel mit auf den Weg geben kann, ist, du kannst ja natürlich beispielsweise, alle reden ja vom Bürokratieabbau. Die haben alle Max Weber nicht gelesen. Dass Bürokratieabbau am Ende des Tages eigentlich nur Rechtssicherheit schmälert, ist natürlich so eine Binsenweisheit. Also ich meine, jeder Mensch, der sagt, ich möchte Bürokratie abbauen, ich möchte dieses Formular, das am Ende belegt, dass ich diese Sachen ständig gemessen habe. Am Ende hast du dieses Formular nicht, weil du dieses Formular quasi bürokratisch abgebaut hast. Kommt einer um die Ecke, verklagt dich, hast du das Formular nicht, zack, vor Gericht verloren. Nein. Bürokratieaufbau, die Bürokratie quasi ins Extrem treiben. Keine Ahnung, auch einfach mal zu Hause üben. Keine Ahnung, wenn ihr dürft nicht 16 sein, wenn ihr das Ding hört eigentlich, weil wir sind explicit. Aber stell dir vor, du bist, keine Ahnung, 18. Und du möchtest dich noch so richtig schön, also du hast jetzt gerade, fängst gerade mit dem Studium an, da hast du vielleicht schon dein erstes großes Formular, nämlich deine Zula ausgefüllt, aber du kannst zum Beispiel noch, keine Ahnung, Samstagabends, wenn du da samstagabends ausgehen möchtest, dann schreib bitte einen Antrag, dass du samstagabends ausgehen möchtest. Und deine Eltern müssen den dann irgendwie unterschreiben. Oder gründe eine WG. Gründe eine WG, das ist auch nicht schlecht. Und dann kannst du aber tatsächlich im Plenum tatsächlich auch regelmäßig Anträge schreiben und dann wird halt tatsächlich über jedes Mittagessen abgestimmt. Es fängt ja schon damit an, dass so ein Plenum ja so eine Tagesordnung braucht. Und wenn vom Putzplan abgewichen werden muss, dann wird natürlich ein Antrag ausgefüllt auf eine außerordentliche MitbewohnerInnen-Sitzung. Für die es dann eine eigene Geschäftsordnung braucht, weil außerordentlich ist ja was anderes als unordentlich. Aber bestehen Möglichkeiten? Ja, ich meine, im Notfall kannst du, keine Ahnung, alles dokumentieren natürlich, was du tust. Also ja. Wenn du Zähne geputzt hast, wenn du die Haare gekämmt hast, kannst du alles dokumentieren. Mhm. Ist alles machbar. Du kannst einen Antrag schreiben auf Waschmaschinenbenutzung. Mhm. Du kannst einen Antrag schreiben auf Mikrowellenbenutzung. Du kannst zum Beispiel auch, keine Ahnung, eine Höchsttemperatur für den Ofen im Sommer einstellen, weil wäre ja auch ziemlich Quatsch, viel zu heizen. Ja. Andererseits bist du ja High-Performing und wir wissen, dass High und Hot zusammengehören. Also müsstest du wahrscheinlich eher Mindesttemperaturen definieren, die der Ofen immer haben muss. Das kann auch sein, klar. Ja, gerade im Winter ist das natürlich eine super Sache. Spaß dir die Heizung zum Beispiel. Das ist ja auch sowas. Du kannst mit dem Ofen heizen, weil den Ofen musst du sowieso nicht so selten ausmachen, weil die Pizza will ja auch irgendwann mal gebacken werden. Ja, und um den Ofen vorzuheizen, ist ja Quatsch. Das ist Brot, genau. Brot selber muss backen. Selber gebacken werden, vor allen Dingen, ja. Weil nur gutes, selbstgebackenes Brot hat all die Nährstoffe, die du für dein High-Performing-Shit brauchst. Ja. Kannst du dann auch den neuesten Food-Trend gleich mit einbacken? Keine Ahnung, die Leute beschließen hier Chia oder Flohsamenpulver oder Smarties in der neue heiße Scheiß, ja? Backst es in dein Brot ein. Ja, das auf jeden Fall. Das ist so, glaube ich, die... Ja, doch, das ist so eine Lösung, wo du sagen kannst, Spaß garantiert. Also wenn du Spaß an Formularen hast. Und ich meine, was du natürlich auch machen kannst, du kannst, also ich meine, wer ist der größte Erfinder der Sprache gewesen in England? Shakespeare? Genau, also mach doch den Shakespeare. Erfinde einfach deine eigene Sprache. Also mach, wenn du Texte schreibst, erfinde Wörter. Erfinde sie. Okay, du solltest dir als High-Performer und High-Achiever natürlich merken, was du da erfunden hast. Also du musst mindestens wissen, was du da erfunden hast. Kannst direkt dein eigenes Dictionary schreiben und rausgeben, direkt ein neues Buch publiziert. Das ist halt auch nicht die Frage. Aber du musst halt, also erfinde eigene Wörter für alles. Auf der anderen Seite mach's anderen Leuten auch nicht zu einfach mit den selbst erfundenen Wörtern. Also bleib da auch bewusst unscharf und benutze sie halt auch. Also merkt ihr vielleicht nicht, was sie konkret bedeuten oder benutzt sie halt bewusst falsch, weil sonst erlaubst du ja anderen Menschen, dass sie das ableiten aus dem, wie du ein Wort verwendest, was es riecht. Dann kannst du dich nicht mehr darauf berufen, dass du das gar nicht so gemeint hast. Das ist ganz schlecht. Ja, das Wichtige ist natürlich beim Schaffen von eigenen Wörtern. Erstens, keine klassischen trennscharfen Wörter schaffen. Das sind also traditionelle Wörter sind böse. Genau. Ja, nein, also keine Trennschärfe. Eine Bank, das ist ein Teekesselchen, kannst du viel mitmachen. Erfinde Wörter, die ein Teekesselchen sind. Also keine Ahnung, eine Bank, auf die kannst du dich draufsetzen oder in eine Bank kannst du dein Geld bringen. Es ist beides eine Bank. Du kannst allerdings auch warten, bis das Wasser weg ist, dann kommt Sandbank. Also auch eine Bank. Man könnte eine Bank auf eine Sandbank bauen. Genau. Das ist zum Beispiel, und allein da merkst du schon, deine Wörter müssen nicht klar trennscharf abzugrenzen sein. Deine Wörter dürfen gerne komplett random mehrere Bedeutungen haben. Und im Zweifel sogar alles bedeuten, weil es ist ja eh scheißegal. Hauptsache, du verstehst es. Ja. Hauptsache sie flowen. Genau. Die anderen müssen es nicht verstehen. Du musst es verstehen und du musst es vertreten können. Oder auch nicht. Du kannst ja bei, du musst ja immer auch erneuerungsbereit sein. Also widersprich dir einfach auch manchmal. Ja gut, du musst ja eh alles anzweifeln. Also musst du dir auch ständig widersprechen. Am besten, genau. auch direkt morgens, keine Ahnung, so eine Morgenroutine schaffen und einfach mal 10 Minuten vom Spiegel Selbstgespräche führen und sich aber grundsätzlich immer widersprechen erstmal. Bis man dann zu einer gemeinsamen Meinung mit seinem Spiegelbild kommt. Die man dann aber allerdings dann auch erstmal anzuzweifeln hat. Ja. Und dann muss man von der Routine abweichen. Genau. Weil dann muss man irgendwann auch mal frühstücken. Ja, ja. Und manchmal muss man aber auch Frühstück vor der Selbstbestätigung machen, weil man muss ja flexibel bleiben. Was ich übrigens empfehlen kann, das klingt jetzt wie eine Binsenweisheit für High Achiever. Aber weißt du, wie du einen Kühlschrank beispielsweise, also Kühlschrank ist ja klassisch Frühstücksort, also da hast du ja ein Frühstück, grundsätzlich den Kühlschrank verschließen und zwar mit Vorhängeschlössern. Mhm. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Das ist ja das Thema. Also einfach mal Vorhängeschloss, keine Ahnung, 3 oder 4 oder möglicherweise eins mit einem Zahlenschloss, wo du dir die Zahlenkombination merken musst. Oder wo du knacken musst, weil quasi so ein Randomizer, weißt du, so, wo du morgens erstmal Zahlenschloss, Randomizer, du musst morgens irgendeine Zufallszahl erstmal erraten und, keine Ahnung. Ja. Fünfstellig? Ja, zum Beispiel. Ja. Wenn du schon dabei bist, kannst du halt danach dann auch deine Wohnungsschlüssel in den Neckar werfen, weil du kannst ja entweder rausklettern und reinklettern oder halt Lockpicking, um reinzukommen. Genau, Lockpicking, ja, ist auch nicht schlecht. Und zwar mit einer dieser höchsten Sicherheitsstufen, dann hast du nämlich auch diesen Nervenkitzel, dass es halt auch einfach mal ja eine Nacht ohne dein Bett ist. Ja, nee, vor allen Dingen Lockpicking, wenn du so ein elektronisches Amazon-Türschloss hast. Na, oder so eine KI, die du überreden musst, irgendwie dich reinzulassen. Ich lass dich nicht rein, Dave. Yeah, I'm sorry, Dave. I can't do that. Ja, was wir natürlich jetzt bisher so ein bisschen unter den Tisch fallen haben lassen, als echter High Achiever musst du natürlich deine Entscheidungen irgendwie treffen. Aber wir haben ja schon gesagt, logisch nachdenken und sowas, das machen andere auch, das ist nicht sinnvoll. Ja. Keine Ahnung, es gibt so verschiedene Varianten. Mhm. Wirf eine Münze und zwar so häufig, bis so häufig es eben Baumstrukturen hat. Oder natürlich deine Lösung, die Roleplaying-Lösung. 3W20, genau. Oder was du natürlich immer machen kannst, ist, keine Ahnung, so ein Roulette-Spiel dabei haben. Ja. Ja. Weil ganz ernsthaft, der Witz ist ja der. Also, und natürlich auch immer alle Lösungen mitnehmen, die nicht logisch sind. Auch Entscheidungen, die nicht logisch sind. Keine Ahnung, montags. Jetzt mein Urlaub. Es ist, keine Ahnung, einer der wichtigsten Tage, aber wenn die Entscheidung ist, ich fahre jetzt in den Urlaub, dann mach das. Also, mach dein Leben einfach mal besser. Genau. Fahr in Urlaub und triff die Entscheidung erst, während du schon fährst. Hadere noch mit dir. Du musst ja schon alles anzweifeln, ne? Also quasi erst dann hinter der Grenze am Dienstagmittag vielleicht sagen, dass man jetzt seit Montag Urlaub hat. Ja, und an jeder Kreuzung einfach mal würfeln. Also einfach die Kreuzung random. Es ist in Frankreich sehr viel spaßig, weil sehr viele Kreisverkehre. Ja, da könnte man dann tatsächlich auch mit so einem Pfeil, dann kann man das Roulette-Ding zweitverwerten. Da kannst du noch einen Pfeil dran machen und kannst es einfach drehen und dann gucken, wohin der Pfeil zeigt. In die Richtung fährst du dann weiter. Das ist, kann ja alles so einfach sein im Leben. Also so einfach kompliziert. Ja, wenn man sich nur richtig Mühe geben würde. Ja. Ich meine, was ich jetzt noch euch lieben Geschichtsprofessoren und Geschichtsprofessorinnen und Geschichtslehrern mitgeben kann, ist, ihr habt ja auch zum Beispiel die Chance, einfach mal, ja, ihr habt quasi die Möglichkeit, das Rad der Geschichte neu zu erfinden. Weil, erinnerst du dich noch an deinen Geschichtsunterricht? Ja, leider. Womit habt ihr angefangen? Steinzeit. Okay, was kam danach? Ägypter. Und danach? Rom. Ah, Griechen und Perser habt ihr übersprungen? Ja, leider. Das ist traurig. Ja. Das ist traurig. Ihr habt zum Beispiel sowas gar nicht gemacht. Aber... Warum nicht randomisen? Keine Ahnung. Du beginnst mit Stalin. Das ist immer gut. Dann gehst du altes Griechenland und Persien. Kannst dann so, keine Ahnung, die Perserkriege und die Geschichte mit der Insel da erklären. Und dadurch, dass du ja bei Stalin weißt, dass quasi es in seinem Hirn nicht ganz dicke war, sondern eher dünne, dann verstehst du auch bei den Griechen das mit dieser Seeschlacht, wo es mit dieser dünnen Meerenge zwischen der Insel und sowas. Die Seeschlacht von Mortadella, ja. Genau, die Seeschlacht von Mortadella. Und dann kannst du, keine Ahnung, Inka-Historie. Einfach mal die Inka-Historie. Weil wird sowieso viel zu selten gemacht und hat möglicherweise ganz viel Parallelen mit den mit der Geschichte zwischen Griechenland und Persien. Was haben Bienen denn mit den Persern zu tun? Inka, nicht Imker. Ach so. Die Geschichte der Imker ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Man muss ja mal freudig nachfragen. Alles, was du beschreibst, klingt ein bisschen wie mein Geschichtsstudium, aber wenn das beim High-Performen hilft, nur zu. Ja, weißt du, wie der Volksstamm der Imker auch hieß? Sumera. Ich will das alles nicht mehr. Ich will sterben. Die würden mich jetzt gerne von einem Zug werfen, aber es fährt keiner. Nicht zu verwechseln mit diesen griechischen Mathematikern. Die hießen auch so ähnlich, weißt du wie? Die Sumierer. Ja. Es bahnen schön sich unerträgliche Schmerzen an. Und weißt du, was das Witzige ist? Wenn du von den Inkas dann zur chinesischen Revolution springst, dann schließt sich auch der Kreis wieder zu Stalin, weil dann hast du ja quasi alles mal so und dann kannst du einfach im nächsten Schuljahr die ähnliche Reise wieder in einer anderen Reihenfolge machen. Mhm. Keine Ahnung, dann nimmst du amerikanische Revolution, mhm, sprichst dann irgendwie über, keine Ahnung, was ist denn in Afrika so Spannendes passiert? Apartheid, genau. Sprichst dann über die Apartheid. Dann gehst du natürlich auf Karl den Großen ein. Mhm. Weil der war sehr apart. Und dann nimmst du irgendwie noch, keine Ahnung, die indische Revolution, so also Gandhi und sowas. Mhm. Und dann irgendwie noch so ein Wohlfühlthema. Keine Ahnung, Bauernkriege oder sowas. Ich sehe ja schon. Einfach sei wild, sei frei, sei unberechenbar. Genau. Und ich meine mal ganz ernsthaft, zwischen Reformation und Reinkarnation ist jetzt nicht so viel. Also kannst du quasi Gandhi und Luther kreuzen. Kreuzigen? Oder kreuzigen, genau, beide. Einfach beide kreuzigen. Und dann quasi gucken, wer wieder aufersteht. Ja, hätte man auch den Streit der Religionen beigelegt, wenn man weiß, ob irgendwie der Evangele oder der Kathole wieder auferstanden ist. Ja, was ich noch witzig fände, was ja die wenigsten wissen, das ganze Alte Testament fußt ja auf einem anderen Buch, ne? Meinetwegen. Also fußt ja auf einer anderen Geschichte auch. Okay, auf welcher? Naja, da geht's ja um das auserwählte Volk, das da unterwegs ist. Ja. Ja. Ja. Und wer ist das auserwählte Volk gewesen? Erzähl's mir. Na, wen hat Gott aus dem aus Ägypten herausgeführt? Gott hat das jüdische Volk aus. Nein, das kanaanitische Volk, weil Juda ja nur ein Volksstamm der Kanaanite. Aber das ist mir zu kompliziert. Genau. Und haben die gute Anwälte? Weiß ich nicht. Die könnten doch jetzt einfach die Christen verklagen wegen Copyright. Ja, aber ich glaube, das Alte Testament ist einfach gemeinfrei und da darf dann jeder seine eigene Fanfiction zuschreiben. Und anders kannst du es ja auch sehen. Du kannst ja auch sagen, hier guck mal, diesen lustigen Propheten Jesus, der war ja nicht Gottes Sohn in mancherlei Hinsicht, der könnte ja auch quasi, die Christen könnten ja auch klagen, weil also im Grunde könntest du auch diesen Religionskrieg einfach vor Gericht beilegen. Einfach am Ende entscheiden, dass alle dem einen Typen, der am Anfang irgendwann mal was durchgezogen hat und sich irgendwie eine Gottheit eingebildet hat, weißt du, der könnte quasi, dessen Nachfahren könnten quasi den gesamten Religionsstreit beilegen. Ja, aber wir stammen doch alle von denen ab. Ja, aber der hat ja quasi die Ursprungsidee gehabt. Es gibt Gott. Boah, geil. So, und das wäre jetzt zum Beispiel was, wo du jetzt mal ein bisschen Simplizität reinbringen könntest. Und dann, sobald dieses Religionsproblem gelöst ist, dann erfindest du wieder deine eigene Religion. Und vertreibst sie wieder auf den Markt. Das ist das, was du als High Achiever machen musst. Du musst ja auch quasi deine eigenen Religionen unterbringen. Das heißt, wir müssen ein bisschen mehr Mammon anbieten. Ja. Es gibt einfach aber auch, einfach mal mehr Wahnsinn wagen. Wir müssen wieder mehr Wahnsinn wagen. Mehr Wahnsinn wagen. So. Schön. Also, geht mal raus, macht mal. Wir bleiben hier, wir machen es uns gemütlich. Weil wir sind ja schon die Elite. Wir haben schon achieved. Falls ihr auch was achieven wollt, könnt ihr beispielsweise auf patreon.com/dieelitepodcast so ein bisschen von eurer high-achieveden Kohle reinwerfen und quasi unsere Happiness achieven. Wir also, könnten es Energieausgleich nennen. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob nicht irgendwer auf diesen Begriff schon Copyright hat, ey. Es war auf jeden Fall eine sehr high-achieving Idee. Ja, ihr könnt unsere Happiness achieven. Und ansonsten würde ich sagen, das war's von mir. Das Zeilenende sagt noch ein schönes Wort. Und dann freuen wir uns alle und dann gehen wir heim. Tschüss. Das schöne Wort des Tages ist Liederlichkeit und beschreibt den Zustand, den man erreicht hat, wenn man genug performt hat.